WDR 5 Doc 5 Das Feature. Es ist härteres Geschäft geworden. Die Infrastruktur ist jetzt nicht auf einem guten Stand, was dann auch wiederum für Stress sorgen kann. Es gibt keine Romantik mehr. Rein Romantik oder so. Nicht nur Schienennetze und Autobahnbrücken. Auch die Infrastruktur der deutschen und nordrhein-westfälischen Wasserstraßen krankt. Zahlreiche marode Schleusen zeugen davon. Alleine wie viele hundert Schiffe hier gelegen haben. Und heute, wir haben keine Hochöfen mehr, wo sie Kohle und Erz für brauchen. Die Schubschifffahrt, irgendwann ist das auch weg. Die große Zeit des Binnenschiffs, die kommt erst noch. Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen. Bald auf dem Trockenen? Ein Feature von Ulrich Land. Leinen los. Unterwegs auf Wasserwegen. In Häfen, an Schleusen und an Bord von Binnenschiffen. Im nördlichen Münsterland auf dem Dortmund-Ems-Kanal steuert das Frachtschiff MS Katharina Richtung Ruhrgebiet. Ich bin selbstständiger Binnenschiffer in der 8. Generation. Bin 35 Jahre alt und komme aus Emmerich am Rhein. Christoph Hohenbild, Schiffsführer auf der MS Katharina. Man kann jetzt zwar denken, man sitzt den ganzen Tag hier, fährt von morgens bis abends, aber es ist trotzdem jeder Tag irgendwie anders. Es ist ein interessanter Beruf, der halt für den bunten Mix sorgt. Im Hafen von Offenbach am Main liegt die MS Vigilia. Sie wird sich nach dem Löschen ihrer Kohleladung auf den Weg ins Ruhrgebiet machen. Von Marianne Wirz und ihrem Mann Christoph als Familienunternehmen betrieben. Beide haben das Schiffsführerpatent und leben mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Schiff. Ich bin in den Beruf der Binnenschifferin hineingeboren. Rein Romantik oder so. Es gibt keine Romantik mehr. Feierabend abends 22 Uhr und es wird auch Samstag und Sonntag gefahren. Binnenschifffahrt. Wert und Mehrwert. In Deutschland sind derzeit 1.800 Binnenfrachtschiffe registriert. Insgesamt gibt es knapp 700 Unternehmen, wovon über 80% selbstfahrende Schiffseigner sind. Der größte Teil der deutschen Binnenschiffe wird von Familien betrieben, die jeweils bis zu 3 Schiffe besitzen. Ansonsten sind mittelständische und größere Reedereien auf den Wasserstraßen unterwegs. Hinzu kommen Frachtschiffe, die unter ausländischer Flagge fahren und mehr als die Hälfte der Beförderungsmenge auf deutschen Wasserstraßen übernehmen. Alles in allem sind bundesweit 6.200 Arbeitsplätze direkt mit der Binnenschifffahrt verbunden. Davon 2.200 an Bord von Güterschiffen. Keine sonderlich große Branche also. Trotzdem ein wichtiger Player im Transportwesen, vor allem in NRW. Vom Transportvolumen her hält die Straße, also der LKW, etwa 75% der Güterverkehrsanteile. Während die Bahn bei etwa 17% rangiert und das Binnenschiff liegt so bei 6-7% derzeit, das schwankt. Markus Erdmann, Abteilungsleiter in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes in Bonn. Eine Behörde, die dem Bundesverkehrsministerium als Eigner der deutschen Wasserstraßen direkt untersteht und verantwortlich ist für die Instandhaltung der Flüsse und Kanäle. Da darüber derzeit aber nur ein kleiner Teil der Transporte abgewickelt wird, gab 2019 der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, die Devise aus, den Güterverkehrsanteil der Binnenschiffe bis 2030 auf 12% zu steigern. Davon jedoch ist die Binnenschifffahrt bis heute weit entfernt. Im Gegenteil, ihr Anteil sinkt und liegt derzeit bei etwa 6%. Und Prognosen gehen von einem weiteren leichten Rückgang aus. Bedeutung der Binnenschifffahrt für Nordrhein-Westfalen. An der Hafeneinfahrt in Duisburg-Ruhrort hat sich ein Grüppchen älterer Herren auf einer Bank am Rheinufer niedergelassen. Ruhr lebt ja richtig, heute ist Ruhr tot. Tot, das ist nichts los mehr. Alleine wie viele hundert Schiffe hier gelegen haben. Und heute ist alles nicht mehr. Während der 180 Jahre, die der Ruhrbergbau währte, war der Duisburger Hafen entscheidend für den Umschlag der Steinkohle und der Industrieprodukte, die in aller Herren Länder verschifft wurden. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die mühselige Schifffahrt, bei der Pferde die Frachter ruhraufwärts ziehen mussten, mehr und mehr durch Schiffe auf den Kanälen und durch die Eisenbahn ersetzt. Die Geschäftigkeit in den Hafenbecken vor der Kulisse pulsierender und qualmender Industrie wurde zwar weniger, verschwand aber keineswegs gänzlich. Selbst als seit den 1990er Jahren der nachindustrielle Strukturwandel allmählich um sich griff, büßte der Hafen seine Bedeutung nicht ein. Unverändert treffen dort die Verkehrsträger Lkw, Schiff und Bahn aufeinander. Und er gilt von der Fläche her als der größte Binnenhafen der Welt. Und was die Umschlagsmenge angeht, als der größte Europas. Wir lieben Duisburg, denn Duisburg ist unser Heimathafen. Hier findet Wandel statt. Seit 2018 der Bergbau eingestellt wurde, tritt allerdings der Transport von Kohle, die inzwischen importiert wird, immer mehr in den Hintergrund. Trotz der drastischen historischen Veränderungen aber liegt in NRW, nach Schätzungen der Industrie- und Handelskammer, der Anteil der Binnenschifffahrt an den Gütertransporten immer noch bei fast 20%. Dreimal so hoch wie bundesweit. In den Häfen NRWs wurden 2024 fast 60% der Gütermengen umgeschlagen, die Binnenschiffe in Deutschland transportiert haben. Für kein anderes Bundesland ist dieser Verkehrszweig von so gravierender Bedeutung. Nicht zuletzt, da hier seit der Kaiserzeit ein ausgedehntes Netz von Kanälen angelegt wurde. Dieses verbindet die nördlichen und östlichen Landesteile mit dem Rhein, über den als hierzulande schleusenfreie Schifffahrtsroute 80% des deutschen Binnenschiffverkehrs abgewickelt wird. Vier wichtige Kanalachsen durchziehen Nordrhein-Westfalen. Der Wesel-Datteln-Kanal und der Rhein-Herne-Kanal als Ost-West-Verbindung. Der Dortmund-Ems-Kanal, der vom Dortmunder Hafen aus die Metropolregion Rhein-Ruhr mit dem Nordseehafen Emden verbindet. Und der Mittellandkanal, der bei Bergeshövede im Münsterland vom Dortmund-Ems-Kanal abzweigt und bis nach Berlin und zur Oder führt. In NRW wurden im ersten Halbjahr 2025 17 Millionen Tonnen Kohle, Erdöl und Erdgas mit dem Schiff transportiert. Und fast 13 Millionen Tonnen Erze, Steine und Erden, großteils also Schütt- und Massengut. Außerdem über 5 Millionen Tonnen chemische Erzeugnisse sowie 14 Millionen Tonnen sonstige Güter, zum Beispiel in Containern. Aber auch in Nordrhein-Westfalen ist der allmähliche Rückgang des Frachtverkehrs mit Binnenschiffen spürbar. Laut NRW-Statistik wurden hier im ersten Halbjahr 2025 fast 3% weniger Güter umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Wir haben keine Hochöfen mehr, wo sie Kohle und Erz für brauchen. Irgendwann ist das auch weg. Wenn das so weit ist, dann sind wir wahrscheinlich auch nicht mehr da. Der Container nimmt zu. Ist ja heute fast nur noch Container. Die Containerfracht ist sicherlich ein potenzieller Wachstumsmarkt. Bislang allerdings nur mit gemischtem Erfolg. 2024 wurden in den NRW-Binnenhäfen gut 570.000 Container umgeschlagen. 8% mehr als im Vorjahr. Aber fast 20% weniger als noch 2019. Wofür nicht zuletzt die Wirtschaftskrise, vor allem die rückläufigen Exporte, verantwortlich sind. Trotzdem. So Oliver Krischer von den Grünen, NRW-Verkehrsminister. Die Binnenschifffahrt ist nicht wegzudenken aus Nordrhein-Westfalen. So auch eine Stellungnahme aus dem NRW-Wirtschaftsministerium. Die Wasserstraßen haben die Entwicklung NRWs über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Bedeutende Unternehmen haben sich auch wegen des Standortvorteils Binnenschifffahrt in NRW angesiedelt und sind bis heute auf Schiffe angewiesen. Insbesondere auf dem Rhein, über den NRW mit den Seehäfen in Rotterdam und Antwerpen verbunden ist. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Wirtschaft im internationalen Handel. Die in NRW bewegten Transportmengen könnten weder von der Straße noch von der Schiene zusätzlich aufgenommen werden. Wir haben gerade in NRW die bedeutende Stahlindustrie. Wir haben diverse Cluster in der chemischen Industrie, die ohne die Binnenschifffahrt gar nicht funktionieren würden. Andreas Schipp, Vorstandsmitglied im Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt. Und in der ebenfalls in Duisburg ansässigen Deutschen Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt, der größeren von zwei deutschen Binnenschiffgenossenschaften. Sie hat 90 Schiffe im Einsatz, die vor allem auf dem Rhein- und im westdeutschen Kanalsystem unterwegs sind und jährlich mehr als 4 Millionen Tonnen Güter transportieren. Die Genossenschaft hat mit rückläufigen Mitgliederzahlen zu kämpfen. Ältere Genossinnen und Genossen sterben weg. Und neue, jüngere, wie Christoph Hohenbild und Familie Wirtz, kommen nicht genügend nach. Wir haben eine große Anzahl von tatsächlich Familienbetrieben, die unterwegs sind, wo der Inhaber als Schiffsführer selber noch an Bord ist. Seit 1898 fungiert diese Genossenschaft als Zusammenschluss von Binnenschifferinnen und Binnenschiffern, besorgt die Transportaufträge und übernimmt das kaufmännische Management. Binnenschiffe hier, Genossenschaft da. Worauf es bei uns aber wirklich ankommt, sind eben nicht nur die gewachsenen Strukturen, sondern große Träume, moderne Ideen und die Menschen, die dahinter stecken, mit ihren Familien und Crewmitgliedern. Trotz solch kooperativer Geschäftsmodelle tut sich die Binnenschifffahrt im Moment schwer. Und obwohl von politischer Seite eine Verlagerung von Güterverkehr auf Binnenschiffe lautstark proklamiert wird, findet sie so gut wie nicht statt. Natürlich wäre es möglich, nur noch die letzte Meile mit dem LKW zu machen. Das letzte Stück Weg zum Endabnehmer, sofern dieser nicht über einen direkten Wasserstraßenanschluss verfügt. Tatsache ist aber, dass das ja oftmals auch Kosten verursacht durch mehrfaches Anfassen der Ware und dadurch natürlich der LKW relativ billig ist. Dann wird direkt die gesamte Strecke gefahren. Also mit dem LKW vom Erzeuger oder Überseehafen direkt bis zum Abnehmer, weil man womöglich 2 Umladevorgänge spart. Weniger Kohle, mehr Container. Der ehemalige Binnenschiffer Patrick Kotstra über die Transportpalette während seiner fast 50 Jahre an Bord. Alles möglich. Container, Getreide, Erz. Kohle. War früher für den Rhein-Herne-Kanal war immer Kohle. Ist weg, alles weg. Alles. Familie Wirtz transportiert mit ihrer Vigilia zeitweise denn doch noch das schwarze Gold. Importware, großteils aus Südafrika und Südamerika. Es ist entspanntes Fahren. Dadurch, dass wir aktuell in der festen Tour sind, jetzt gerade die Kohle hier. Im Offenbacher Hafen rackert sich ein alter, denkmalgeschützter Hafenkran damit ab, die Kohle von Bord zu schaufeln und damit das unmittelbar neben dem Kai liegende Kraftwerk zu versorgen. Seinerzeit haben die Kohletransporte der Binnenschifffahrt ein mehr als 100-jähriges goldenes Zeitalter beschert, das sich in den letzten Jahren jedoch zügig verabschiedet. Im Jahr 2023 etwa wurden mit deutschen Binnenschiffen knapp 20 Millionen Tonnen Kohle transportiert. Fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Und 2024 nochmal fast 20% weniger. In der Folge haben sich in vielen Binnenhäfen die neuen Zeiten mittlerweile durchgesetzt. Vor allem Anlagen für Containertransporte sind installiert worden. Ein Containerterminal im Duisburger Hafen. Ganze Fluchten von Containerhochburgen mit 5, 6 Lagen übereinander und engen Gassen dazwischen. Spezielle Gabelstapler kurven herum. Daneben die Containerbrücken auf ihren starksigen Beinen. Wir sind in NRW Bindeglied zwischen den Seehäfen und den Konsumzentren. Und da ist natürlich der Ballungsraum Ruhrgebiet bis Köln ein sehr wichtiger Zweig. In den Containern wird oftmals eine Vielzahl von Einzelprodukten transportiert. Elektronische Gerätschaften, Kleidung, Spielzeug und. Konsumgüter, die wirklich jeder nutzt. Tendenziell werden die Containertransporte noch zunehmen. Sowohl die Exporte laufen darüber, als auch die Importe. Also alles, was aus Fernost zum Beispiel kommt, das ist alles über den Container hierher gekommen. Andreas Schipp vom Bundesverband der Binnenschifffahrt. Und von Seiten des NRW-Wirtschaftsministeriums heißt es, Es ist davon auszugehen, dass der Wert je transportierter Tonne steigen wird, da statt klassischer Massengüter hochwertige Güter wie Containerladungen, chemische Erzeugnisse und Industrieanlagen an Bedeutung gewinnen. Die Vorteile, zum Beispiel die Transportsicherheit. Viel sicherer als mit dem Binnenschiff können Sie gerade Gefahrenstoffe nicht transportieren. Letztendlich gibt es nahezu keine großen Unfälle. Die Unfallzahlen bei der Frachtschifffahrt auf dem Rhein etwa liegen bei 7% dessen, was im Straßenverkehr an Unfällen passiert. Und die Binnenschifffahrt trägt nur 1% zu den Unfallkosten bei, die beim Güterverkehr insgesamt entstehen. Ein Grund dafür, dass so oft Gefahrgüter wie Benzin, Gas und verschiedenste Chemikalien transportiert werden. Wirklich extremste Gefahrgüter, von denen vielleicht manche Bevölkerung gar nicht weiß, was da vorbeifährt, unter höchsten Sicherheitsauflagen. Frank Wittig, Vizepräsident der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer. Zuverlässig, sicher, aber relativ langsam. Ja, aber da muss man eben eher losfahren. Vorteil: Entlastung für Schiene, Straße und Umwelt. Wir von ThyssenKrupp wissen, wer vorwärts will, muss was bewegen. Bereit für die Veränderung. Das Neue. Die Zukunft. Das sind wir. ThyssenKrupp beispielsweise, das letzte Großunternehmen, das im Ruhrgebiet aus der Hochzeit der Eisen- und Stahlerzeugenden Industrie noch geblieben ist und nach wie vor Weltbedeutung genießt. Als Großkunde der Binnenschifffahrt verfügt es über eigene Werkshäfen in Duisburg-Schwelgern und Walsum. Laut Stellungnahme des Unternehmens ist die Rheinanbindung seit über einem Jahrhundert essentiell für die Rohstofflogistik von ThyssenKrupp Steel. Insbesondere unser Werkshafen in Schwelgern versorgt die Hochöfen und die Kokerei, eine der größten der Welt, mit über 20 Millionen Tonnen Kohle und Eisenerz pro Jahr. Darüber hinaus unterstützt die Binnenschifffahrt über den Werkshafen Walsum den Stückgutumschlag, also den Abtransport des fertigen Stahls und weiterer Produkte, insgesamt rund 3 Millionen Tonnen pro Jahr. In Spitzenzeiten hat hier ein Stahlwerk 60.000 Tonnen Rohmaterial pro Tag angelandet. Wir reden von ThyssenKrupp. Ein moderner LKW heute, der kann so um die 20 Tonnen Ladung nehmen. Dann reden wir von 3.000 LKWs am Tag. Ein Binnenschiff kann bis zu 150 gängige Lastwagen ersetzen. Beim Verbund eines Motorschiffs mit Leichtern, also mit Ladeschiffen ohne eigenen Antrieb, sind es sogar bis zu 7.000 Tonnen, was 350 Lkw bedeuten würde. ThyssenKrupp arbeitet daran, die Kunden mit CO2-reduziertem Stahl zu versorgen. Dazu gehört auch eine grüne Logistik. Die ist ohne Wasserstraße undenkbar. So die Verlautbarung des Konzerns. Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden bei Transporten mit dem Binnenschiff nur 32 Gramm Treibhausgase pro Tonne und Kilometer ausgestoßen. Beim Lkw sind es mehr als dreimal so viel, über 100 Gramm. Und beim Frachtschiffverkehr wird 2/3 weniger Sprit verbraucht als auf der Straße. Da roch hier immer nach Kohle. Teer. Vor allen Dingen, es schwamm ja immer ein leichter Ölfilm am Wasser. Ist ja heute, dann gibt es ja überhaupt nicht mehr. Heute sind die alle sauber. Oh ja. Kolossal. Oh ja. Die Schiffe auch. Alle ordentlich, im guten Zustand. Früher waren das alte Gerümpel mehr, ne? Das ist eine Augenfreude, wenn man das sieht. Während wir Straße und Schiene stark überlastet haben, gibt es beim Binnenschiff noch erhebliche Kapazitäten. Das versuchen wir zu erschließen für Containertransporte, auch für Schwerguttransporte. Wir können kaum mehr auf die Straße bringen. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer. Binnenschiffe sind sehr langlebig. Wir haben Schiffe auf dem Rhein fahren, die sind Jahrzehnte alt. Da sind schon 3-4 Generationen von LKWs drüber hinweggegangen. Das, was ursprünglich mal ein Riesenvorteil bei der Binnenschifffahrt war, das ist aus ökologischer Sicht ein Nachteil, weil ein LKW wird von der Spedition 3 Jahre, 5 Jahre gefahren und mit dem neuen LKW kommt eine neue Motorentechnik. Ocke Hamann, bei der Industrie- und Handelskammer in Nordrhein-Westfalen, zuständig für das Thema Wasserstraßen. So ein Binnenschiff hält 50 Jahre und länger und dann tauschen sie einmal in der Zeit den Motor aus. Die Modernisierung und damit eine entsprechende Schadstoffminderung ziehen sich entsprechend lange hin. Ökologisch ein Minus, aber gleichzeitig auch ein Vorteil. Denn es müssen nicht ständig neue Schiffe gebaut werden, sodass deutlich weniger Material- und Energieverbrauch anfällt. Ich bin ehrlich, es gibt auch Tage, die wir verfluchen. Wenn von morgens bis abends Nebel ist, man ja natürlich mit Radar den ganzen Tag fahren muss. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Aber es sind beileibe nicht nur Wind und Wetter, die den Frachtschiffen Probleme aufladen. Problemfeld: Infrastruktur der Wasserstraßen. Die Katharina tuckert Richtung Ruhrgebiet. Ein Schiff von beeindruckenden Dimensionen. So lang wie ein Fußballfeld und fast 10 Meter breit. Eine schwimmende, langgezogene Lagerhalle mit geschlossenem Schiebedach überm Laderaum. Ja, das Schiff hat eine Kapazität von knapp 2000 Tonnen umgerechnet, etwas mehr als 80 LKWs. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal hat die Katharina mehrere Schleusendurchfahrten zu absolvieren. Jedes Mal ein unfassbar präzises Manöver. In der Schleusenkammer sind nur 2-3 Handbreit Wasser zwischen Bordwand und Betonwand. Plötzlich denn doch ein kurzer Rums der Schutzstäbe. Dann liegt das Schiff passgenau in der Schleusenkammer und lässt sich bereitwillig vom zuströmenden Wasser aufs obere Kanalniveau hieven. Wenn was kaputt geht, wird im besten Fall in ein paar Stunden das dann repariert. Manchmal ist es aber auch größer, kommt das Wochenende dazwischen, dann haben sie dann schon ein paar Tage verloren. Und während seine MS Katharina vor beispielsweise einem schadhaften Schleusentor liegt, geht ihm der nächste Auftrag durch die Lappen. Hauptsächlich die Schleusen. Über Jahre, Jahrzehnte kaputt gespart worden. Es schlägt ja sich dann auch auf die Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers nieder. Ne? Ein erheblicher Imageschaden. Denn es war seit jeher einer der maßgeblichen Vorteile der Frachtschiffe, dass sie mit ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 10 km/h ein zwar langsamer, aber extrem zuverlässiger Verkehrsträger sind. Und wenn genau das nicht mehr gewährleistet ist, wird es für die Kundschaft der Binnenschifffahrt zum handfesten Problem. Für Logistiker, Industrie und Konsumzentren. Problemfeld Schleusen. Überaltert und jahrelang nicht auf Vordermann gebracht. Südwestlich von Koblenz, Moselschleuse Müden, 8. Dezember 2024. Ein mit Schrott beladenes Frachtschiff krachte in voller Fahrt vors geschlossene Schleusentor. Dieser Schiffsunfall auf der Mosel hat enorme Folgen, sodass die Mosel über Monate für den Schiffsverkehr komplett gesperrt werden muss. Wurde allgemein, wie hier in der WDR-Lokalzeit, befürchtet. 7 Wochen dauerte es schließlich, bevor der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Mit enormen wirtschaftlichen Folgen für die Binnenschifffahrt auf Saar und Mosel, deren Transporte von LKWs übernommen werden mussten. Solche Unfälle sind extrem selten, aber die Angst davor ist auch in NRW nicht von der Hand zu weisen. Denn hier gibt es 46 Schifffahrtsschleusen, hauptsächlich auf den großen Kanälen. Jede 5. Schleuse in Deutschland stammt aus einer Zeit vor 1900 und ihre auf 100 Jahre ausgelegte Nutzungsdauer ist längst überschritten, sodass etliche saniert werden müssen. Im Kaiserreich genoss die Binnenschifffahrt eine herausragende Position. Ihr Ausbau wurde ähnlich intensiv betrieben wie wenige Jahrzehnte zuvor die des Eisenbahnnetzes. Man brauchte die Schiffe für den Wirtschaftsaufschwung, insbesondere für den Ausbau der Montanindustrie und für Militärtransporte im Ersten Weltkrieg. Seinerzeit mit kaiserlichem Pomp gefeiert, ist die Schifffahrtinfrastruktur inzwischen auf weite Strecken sanierungsbedürftig. Da muss eine Menge investiert werden, keine Frage. Zumal dann, wenn man die Schleusen auf den Stand der aktuellen Schiffsgröße bringen will, die in vielen Fällen breiter und teilweise auch länger sind als die Kanalschleusen in NRW. Städte wie Dortmund oder Hamm, die eine große Hafeninfrastruktur haben, die drohen hier abgehängt zu werden, wenn eine Schleuse kaputt ist. Das darf eben nicht passieren. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer. Und die IHK-Vertreter? Es ist geplant, die alle zu ersetzen und etwas größer zu machen. Dauert Jahrzehnte. Es wird Zeit, dass wir der Gas geben. Wir haben schon fast 11:55. Weil die Schifffahrt hat in der Regel keinen Bypass. Also wenn sie eine Schleuse sperren, dann sperren sie die gesamte Wasserstraße. Das Problem ist längst bekannt. Bereits 2016 wurde eine Strategie für die Modernisierung der Wasserstraßen entworfen. Passiert ist nicht allzu viel. Bis 2025 wollte der Bund 50 Schleusen sanieren. Fertiggestellt sind ganze 9. Und 24 stehen auf der Dringlichkeitsliste, denn dort könnte ohne Sanierung eine Stilllegung ins Haus stehen. Sanierungsprojekte. Es tut sich was. Knapp 60 Kilometer nördlich von Münster, an einer kleinen Seitenstraße, das Zufahrtsschild mit der Aufschrift Baustelle Schleuse Rodde. Zwei große Baukräne stacheln in den zerzausten Wolkenhimmel. Die Schleuse Rodde ist Teil einer Serie von 6 Schleusen, die auf einer Kanalstrecke von knapp 30 Kilometern einen Höhenunterschied von fast 30 Metern überwindet. Etwa in der Mitte des gut 220 Kilometer langen Dortmund-Ems-Kanals. 5 dieser 6 Schleusen müssen vergrößert, die alten Schleusenbecken also durch neue ersetzt werden, die man direkt daneben anlegt. Auch bei etlichen anderen Schleusen des westdeutschen Kanalnetzes stehen kurz- oder mittelfristig Sanierungsmaßnahmen an. Hier aber, auf dem Dortmund-Ems-Kanal, ist die Sache besonders kompliziert, weil gleich eine Handvoll Schleusen betroffen ist. In Rodde wurde 1914 die große, über 160 Meter lange Schleuse in Betrieb genommen, die bis heute funktioniert. Was sie auch noch ein paar Jahre schaffen muss, bis die neue, gerade im Bau befindliche Schleuse die Arbeit übernehmen kann. Diese wird in 30, 40 Meter Entfernung angelegt und soll ab 2029 auch große Frachtschiffe durchschleusen können. 2008 ist das Projekt ins Leben gerufen worden. Birgit Maßmann, Leiterin des Wasserstraßenneubauamts Datteln, einer Bundesbehörde, die die Sanierung dieser Schleusentreppe im Norden NRWs verantwortet. Da ist man mal mit einem Kostenansatz von 165 Millionen gestartet, wo wir zwischenzeitlich weit von entfernt sind. Bei roundabout 1,2 Milliarden. Für die 5 Schleusen. Baukosten, die sich seit Planungsbeginn verachtfacht haben. In den 17 Jahren seit Konzeption, Planfeststellungsverfahren und Bauplanung. In der Baugrube unten eine braungrüne Wasserfläche zwischen langgestreckten Spundwänden aus gewellten Metallplatten, vor die dann 3 Meter dicke Betonwände gegossen werden. 170 Millionen haben wir in Rodde als Auftragssumme. Dorothee Martin, Leiterin der Arbeitsgruppe für den Neubau der Schleuse Rodde. Aktuell also sind die Kosten für eine einzelne Schleuse so hoch wie der ursprüngliche Ansatz für die gesamte Schleusentreppe. Im Vorfeld haben wir über 900 Pfähle gesetzt, um die Unterwasserbetonsohle gegen Auftrieb zu sichern. Eine robuste Bauweise, um eine lange Lebensdauer auf jeden Fall von 100 Jahren gewährleisten zu können. Bis so ein Schleusenbauwerk fertig ist, für 5 bis 6 Jahre diese Bundeswasserstraße sperren und die Schifffahrt hier nicht fahren lassen, das geht nicht. Ganze Betriebe hängen daran und würden in Konkurs gehen müssen, weil sie nicht beliefert werden könnten. Daher bleiben die alten Schleusenbecken so lange in Betrieb, bis die neuen fertig sind und werden erst dann zurückgebaut. Einmal quer rüber, zwischen dem Bauzaun durch, und man steht wieder am alten, noch in Betrieb befindlichen Schleusenbecken. Ein Frachtschiff wird Richtung Oberwasser geschleust. Ein Blick an den Fußspitzen vorbei in die Tiefe. Unten, es fährt einem der Schreck in die Glieder, spritzt ein faustdicker Wasserstrahl am Maueransatz des Schleusentors heraus. Genau, das ist eine undichte Stelle und das ist normal, weil wir Geschwemmsel auch im Kanal haben, was da mal stecken bleibt an den Schleusentoren. Alles im Bereich des Normalen. Beruhigend zu hören. Der Totalausfall steht nicht unmittelbar bevor. Und 5 Jahre muss hier die Schleuse noch halten. Alles in allem dann 115 Jahre. Hut ab vor der Ingenieurskunst, die diese Bauwerke seinerzeit zu Wege gebracht hat. Problemfeld: milliardenschwerer Sanierungsstau. Die Binnenschifffahrt hatte in der Politik nicht eine allzu große Bedeutung. Und es werden jedes Jahr die Mittel immer weiter reduziert, obwohl es eigentlich in die andere Richtung gehen müsste, gewaltig. Ereifert sich Schiffsführer Hohenbild. Die Wasserstraßen sind Eigentum des Bundes und liegen damit in seiner finanziellen Verantwortung. 2020 noch betrugen die entsprechenden Investitionen in die Wasserstraßeninfrastruktur gut 1 Milliarde Euro. Im Bundeshaushalt 2026 jedoch werden dafür 140 Millionen weniger veranschlagt. Große Hoffnungen setzte die Branche in die 500 Milliarden Sondervermögen, die sich die schwarz-rote Bundesregierung Anfang 2025 genehmigte. Aber obwohl bereits Gelder aus diesem Sondervermögen einkalkuliert wurden, sind im Bundeshaushalt 2026 für die Wasserstraßen und Häfen etwa 7% weniger vorgesehen als im Vorjahr. Von Seiten der Wasserstraßen-Generaldirektion, die dem Bundesverkehrsministerium direkt unterstellt ist, heißt es hingegen: Wir haben einen hohen Nachholbedarf, der sich ja über viele Jahre jetzt auch so ergeben hat. Maike Eils, Leiterin der Schifffahrtsabteilung. Also wir haben einen Bedarf roundabout von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, von der Erhaltung bis zum Ausbau. Für 2026 bis 2029 ist unser Nachholbedarf deutlich höher als aktuell die Finanzierung. Allein für 4 Jahre also ein Bedarf von 10 Milliarden Euro. Der Bundesverkehrsminister hatte im Juni 2025 für 5 Jahre 7,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Also deutlich weniger als der von seiner Wasserstraßenbehörde skizzierte Bedarf. Und NRW-Verkehrsminister Krischer ist selbst diesbezüglich skeptisch. Wäre wunderschön, wenn 8 Milliarden in die Binnenschifffahrt investiert würden, dann würde ich hier jubeln. Alles in allem scheint die Binnenschifffahrt von den Institutionen des Bundes eher stiefmütterlich behandelt zu werden. Problemfeld: Personalmangel. Seit Anfang der 2000er Jahre pendelt die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Binnenschifffahrt um die 6200. Gut ein Drittel davon arbeitet an Bord eines Güterschiffs. Die Beschäftigungszahl nimmt jedoch ab. 2022 etwa ging sie in einem Jahr um fast 3% zurück. Und 2024 waren, laut Bundesamt für Logistik und Mobilität, in der Binnengüterschifffahrt 100 Stellen für Schiffsführerinnen und Schiffsführer unbesetzt. Hochgerechnet auf die insgesamt 2200 Arbeitsplätze an Bord von Güterschiffen ein Defizit von fast 5%. Ein Personalmangel, der angesichts der Probleme etwa der Lkw-Branche eher moderat erscheint. Mit Blick auf die Überalterung des Binnenschiffpersonals in naher Zukunft allerdings deutlich zunehmen könnte. Noch problematischer aber wird es angesichts der sinkenden Zahl von Kleinbetrieben, die auf Familienangehörige zurückgreifen. Diese nämlich können nach eigenen Angaben ihre Aufgaben meist nur stemmen, wenn sie weit mehr investieren als die Arbeitszeit, die für Angestellte auf Binnenschiffen gilt. Diese beträgt, gemäß Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung, maximal 14 Stunden pro Tag und durchschnittlich 48 Stunden pro Woche. Sie liegt also über der in anderen Bereichen noch gängigen 40-Stunden-Woche, um den speziellen Bedürfnissen des Schiffsbetriebs gerecht zu werden. Und dadurch, dass man unterwegs auch die Ruhezeiten an Bord verbringt, also nicht zu Hause ist, wurde die Regel eingeführt, dass Bordangestellte 14 Tage durchgehend auf dem Schiff sind und dann 14 Tage daheim, sodass dann die Bedingungen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden können. Während etwa Christoph Hohenbild oder Familie Wirz, die praktisch ihr Leben an Bord verbringen, diesen Grundsatz keineswegs auf sich anwenden und deutlich über der Regelarbeitszeit liegen. Auf der MS Katharina gibt es, wie praktisch auf jedem Binnenfrachtschiff, regelrechte Wohnungen an Bord. Deutlich größer und komfortabler als ein Wohnmobil. Irgendwo müssen wir ja, und die Mannschaft natürlich auch, die Nachtruhe einhalten und schlafen. Jetzt sind wir zu dritt, wir dürfen jetzt 16 Stunden fahren und Danach aber muss das Schiff anlegen. Meistens ist es ja so, dass die Frauen am Anfang mit auf dem Schiff sind. Dann kommt aber der ganz normale Lauf des Lebens. Die Frauen kriegen Kinder. Und sobald die zur Schule gehen, gehen die halt mit dem Kind an Land. Und dann ist der Mann auf dem Schiff halt alleine. Und das Unattraktivste, glaube ich, an der Binnenschifffahrt ist, dass man nicht abends um 17 Uhr den Schlüssel umdreht und nach Hause fährt und morgens wieder zur Arbeit kommt. zwei Wochen an Bord und zwei Wochen zu Hause. Man wird ein ganzes Jahr durchbezahlt für ein halbes Jahr arbeiten. Ich finde, da könnte man ruhig mal die Arschbacken zusammenkneifen. Für Angestellte in der Binnenschifffahrt beträgt das Einstiegsgehalt nach der dreijährigen Ausbildung zwischen 2.200 und 2.500 Euro brutto und liegt damit 200 bis 300 Euro über dem eines Kochs beispielsweise. Hängt man ein halbes Jahr an die Ausbildung dran und erwirbt das Schiffsführerpatent, liegt das Durchschnittsgehalt bei gut 3.700 Euro. Je nach Vertrag kann man aber auch 6.000 Euro verdienen. Richtig lukrativ kann es je nach Geschäftslage werden, wenn man sich ein eigenes Schiff leisten und als Einzelunternehmer betreiben kann. Bei allen unternehmerischen Risiken, versteht sich. Problemfeld: Extremwetterereignisse. Fakt ist, dass der Rhein in immer stärkerem Maße, als es früher der Fall war, zu einem Regenfluss geworden ist. Ist nicht mehr so stabil, weil die Gletscher nicht mehr so ergiebig sind. Dabei wäre eine Vertiefung der Fahrrinne höchst umstritten, weil nur begrenzt möglich. Für die Fischbestände problematisch und extrem aufwendig. So ist in den letzten Jahren die Zunahme der Trockenphasen für die Binnenschifffahrt zum Problem geworden. Bei Niedrigwasser fahren wir natürlich mit geringerer Fracht. Um die Eintauchtiefe zu reduzieren, also auch bei Niedrigwasser die berühmte Handbreit Wasser unterm Kiel zu haben. Und wir haben entsprechende Vereinbarungen mit unseren Kunden, dass diese Minderfracht, wenn der kleinen Wasserzuschläge, kompensiert wird. So, dass der Verdienstausfall nicht bei der einzelnen Schifferin, dem einzelnen Schiffer hängen bleibt. Für den Schiffsverkehr von Süddeutschland nach NRW und umgekehrt ist der Pegelstand Kaub in der Nähe der Lorelei entscheidend, wo der Rhein über Felsbuckel hinwegströmt. Weiter im Norden, also etwa zwischen Duisburg und Rotterdam, gibt es keine vergleichbare Untiefe, sodass sich der Kleinwasserzuschlag nach dem Wasserstand im Mittelrhein bemisst. Fällt an der Lorelei der Wasserpegel auf unter 1,50 Meter, wird es kritisch. Ein Schiff, was ansonsten 3.500 Tonnen mitnehmen würde, befördert im schlimmsten Fall eben nur 1.000 Tonnen. Das versuchen wir so zu kompensieren, dass wir in solchen Zeiten mehr Schiffe befrachten. Daniel Imhäuser, Geschäftsführer der Firma Blasius Schuster, eines Recycling-Baustoffunternehmens aus Frankfurt am Main, mit einer Filiale in Duisburg. Ein treuer Kunde der Binnenschifffahrt. Mit mehr Schiffen ist ein erheblich höherer Kostenaufwand verbunden. Für die Kundschaft der Schifffahrt ein echtes Risiko. Sie haben diese Zusatzkosten zu handeln und gehören damit zu den Verlierern des Klimawandels, der in den letzten Jahren zu immer mehr Unregelmäßigkeiten auf den Wasserstraßen geführt hat. Das Risiko für Hochwasser, für Niedrigwasser, für Standzeiten, wenn die Schleusenkammer nicht entsprechend zu bedienen ist. Das sind Auftragsverhältnisse, die von vornherein leider eingepreist werden müssen. 10 Zentimeter, die das Wasser zu niedrig steht, führen zu einem 10-prozentigen Kleinwasserzuschlag, der den Schiffsunternehmen ausgezahlt wird, um die Verluste durch die geringere Frachtmenge einigermaßen auszugleichen. Fallen für den Transport einer Tonne Schüttgut beispielsweise 7 Euro Frachtvergütung an, so steigt der Preis bei 10 cm Niedrigwasser auf 7,70 Euro. Weitere 10 cm zu wenig Wassertiefe bedeuten weitere 10% Aufpreis. Zahlbar von den Kunden der Binnenschifffahrt. Im Extremfall kann es auf bis zu 50% Zuschlag hinauslaufen. Fakt ist natürlich, dass am Ende eine Verteuerung in der Logistikkette beim Verbraucher landet. Das ist schon fast eine Binsenweisheit. Bei Hochwasser haben wir das Problem, dass wir entweder langsamer fahren müssen oder ab einer gewissen Marke auch liegen müssen. Hochwasserereignisse, die dazu führen, dass die Binnenschifffahrt eingestellt wird, sind höchst selten. Niedrigwasser ist ein größeres Thema, ja. Fahrt voraus in die Zukunft. Neues Frachtgut. Wir haben 1.500 Tonnen Weizen geladen. Geht nach Krefeld und wird dann dort weiterverarbeitet. Die Ladung der MS Katharina ist ausgesprochen typisch. Schütt- und Massengut wie etwa Kies, Sand oder eben Getreide wird seit jeher über weite Strecken bevorzugt mit dem Schiff transportiert. Aber mit Blick in die Zukunft dürfte sich das Frachtspektrum deutlich erweitern. Recyclingprodukte, Kunststoffgranulate, alternative Kraftstoffe, Wasserstoff, Ammoniak, was immer da in der Diskussion ist. Markus Erdmann von der Wasserstraßen-Generaldirektion. Dann Großraum- und Schwertransporte, große Windkraftanlagen, Generatoren, Transformatoren. Damit hofft man, die Einbußen, die sich für die Binnenschifffahrt durch den Einbruch bei der Kohleverfrachtung ergeben haben, auszugleichen. In Dortmund und Hamm ist der Rückgang der Kohletransporte drastisch spürbar. Und die jeweiligen Hafengesellschaften, die Kommunen und das Land versuchen, die Häfen zum Umschlagplatz etwa für Großtransporte auszubauen oder für die künftige Wasserstoffverladung umzurüsten. Auch Oliver Krischer, der grüne NRW-Verkehrsminister, erwartet im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien rosige Zeiten für die Binnenschifffahrt. Flügel für die Windkraft sind so lang, dass sie über manche Kreuzungen nicht hinwegpassen. Die Branche ist heilfroh um jede Möglichkeit, wo sie große Strecken problemlos transportieren kann. Mit dem Schiff, wo man nicht das Gezirkele durch enge Ortschaften hat, wo ganze Kreuzungen demontiert werden müssen. Insofern darf der Wegfall der Kohle nicht zum Abgesang des Gewerbes führen. Da schwingt viel Hoffnung mit. Doch die Windradtransporte allein ergeben kein zukunftsfähiges Konzept, da der Ausbau naturgemäß begrenzt und irgendwann im Wesentlichen erledigt sein dürfte. Entsprechend wird man bei der Suche nach Alternativen auch nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten müssen. Und da wäre noch ein Thema unter der Überschrift »Neue Möglichkeiten«. Zukunftsperspektive. Anders in die Gänge kommen. Wir haben Schiffe, die fahren nur relativ kurze Strecken. Da kann durchaus der Elektroantrieb interessant sein. Für diejenigen, die den kompletten Rhein rauf, runter fahren, da werden wir über Ammoniak- oder Wasserstofflösungen reden. Dabei kann beim Ammoniak- und beim Wasserstoffantrieb von Marktreife noch nicht mal im Ansatz gesprochen werden. Alles noch sündhaft teuer. Und es fehlt an grünem Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Sicherlich noch ein langer Weg, aber es kommt eigentlich zur richtigen Zeit, weil die Flotte der Binnenschiffe ganz überwiegend auch in einem Alter ist, 60, 70, 80 Jahre. Und jetzt gerade besteht die gute Gelegenheit, neue Schiffe anzuschaffen, dann die Antriebe auch klimaneutral zu machen, um damit dann dem Vorwurf des Stinkers, der auf dem Rhein rauf und runter fährt, zu entgegnen. Das gleichmäßige Pochen der Zylinder, das Tuckern des langsamen, aber kontinuierlichen Weiterkommens. Aber auch die Katharina ist längst in den modernen Zeiten angekommen. Auch hier gibt es kein Holzsteuerrad mehr, sondern Joysticks und Buttons und Monitore. Nach wie vor allerdings fährt das Schiff mit Diesel. Alternative Antriebe, klar, spielt in der Zukunft natürlich eine Rolle, aber es ist aktuell noch nichts richtig, was den Dieselmotor quasi ablöst. Die alternativen Antriebe, die es jetzt gibt, sind alle noch nicht ausgereift. Noch ist Christoph Hohenbild eher skeptisch. Wie aber könnte die Frachtschiffgeneration nach der MS Katharina, nach dem Dieselzeitalter aussehen? September 2025. Eine Grünanlage an der Einfahrt zum Duisburger Hafen. Zu Füßen der Rheinbrücke hat man eine Art Schützenfestzelt aufgeschlagen. Auf einem Transparent steht Schiffstaufe zu lesen. Durchgeführt von Renus, einem Logistikunternehmen mit Sitz in Holzwickede, das mit seiner Frachtschiffsparte zu den größten europäischen Anbietern zählt. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, behüte dieses Schiff und alle, die auf ihn fahren. So wünsche ich euch und dem Schiff allzeit gute Fahrt in Gottes Namen. Amen. Ich taufe dich auf den Namen Mannheim. Möge das Schiff immer Wasser unter den Knien haben. Herbert Berger, Geschäftsführer des Schiffsmanagements der Renus-Gruppe, über das neue Frachtschiff. Die Investitionskosten, die liegen ungefähr bei 16, 17 Millionen. Während der Kaufpreis für ein konventionelles neues Binnenschiff zwischen 2 und 4 Millionen Euro beträgt. Ein ganz neuer Schiffstyp und wir versprechen uns hier einen deutlichen Schritt in die Zukunft. Die außergewöhnlich hohen Kosten ergeben sich nicht zuletzt aus dem neuartigen Antriebssystem. Die Schiffsschrauben werden von Elektromotoren angetrieben, deren Strom 4 Lkw-Motoren liefern. Diese laufen mit Diesel, der nicht aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird, sondern aus Altspeisefetten und tierischen Abfällen. Klingt gut und klimafreundlich. Ist es einerseits auch. Andererseits allerdings muss für die Herstellung dieses Kraftstoffs erstmal viel Energie eingesetzt werden, was ihn gegenüber konventionellem Diesel auch deutlich teurer macht. Hier geht also eine Art Prototyp als Prestigeobjekt an den Start. Das Schiff soll als Pionier im Bereich der Schiffsantriebe Wirkung entfalten. Denn zusätzlich sind an Bord zwei Wasserstoffbrennstoffzellen installiert, die, so diese Technologie irgendwann einmal zur Marktreife gediehen sein sollte, zugeschaltet werden könnten, um den Dieselverbrauch und die Emissionen zu reduzieren. Dabei können die Mannheim 1 als hybrid angetriebenes Mutterschiff und ihr vorausgeschobenes, nicht motorisiertes Ladeschiff Mannheim 2 zusammen über 380 Container transportieren, also fast 400 Lastwagen ersetzen. Zudem ist das Schiff bei Niedrigwasser weniger eingeschränkt. Bei einem konventionellen Schiff liegt die Hauptlast an Gewicht im hinteren Bereich. Und bei der Mannheim haben wir diese Gewichte nach vorne zum Bug gebracht, diese vier Lkw-Motoren, das Wasserstoffsystem. Wodurch das Schiff besser austariert und niedrigwassertauglich ist, weil das Hinterschiff nicht so tief ins Wasser taucht. Außerdem fährt es mit speziell umhüllten, kleineren Schiffsschrauben, die ebenfalls weniger tief eintauchen. Gleichzeitig sind sie leistungsstärker und sparen fast 10% Kraftstoff ein. Zukunftsperspektive: automatisiertes Fahren. Das Steuerhaus der Mannheim 1 wirkt wie ein Flugzeugcockpit mit einer verwirrenden Fülle an Schaltern, Reglern, Bildschirmen. Trackpiloten, wo wir wirklich einen Bahnregler haben, um diesem Flussverlauf als komplettes zu folgen. Robert Graf Potthoff, technischer Inspektor bei der Rhenus. So gut wie jedes Schiff fährt jetzt schon teilautonom, aber nicht unbemannt. Wir haben immer den Steuermann da. Der sitzt hier oben, muss bereit sein, kann aber während der Zeit eigentlich alles andere machen. Weil das Schiff fährt von alleine. Der Trackpilot kann aber nicht alleine in eine Schleuse beispielsweise einfahren. Dafür brauchen wir dann wieder den Schiffsführer. Kann nicht aufstehen und weggehen. Auch die Steuerung der Schleusen auf dem Dortmund-Ems-Kanal erfolgt inzwischen hochgradig automatisiert. Die Schleuse Bevergern im Norden des Münsterlands etwa wirkt völlig vereinsamt. Weit und breit kein Schleusenwärter zu sehen. Ein paar Kilometer weiter aber befindet sich die Leitzentrale Bergishövede. Dort sieht es aus wie in der Frankfurter Börse, wo sich Monitor an Monitor reiht. Über Tastatur und Computermaus werden eine Handvoll Schleusen gleichzeitig ferngesteuert. Die Binnenschifffahrt scheint in Sachen Digitalisierung in einer entscheidenden Umbruchphase. Zwei Binnenschiffen haben wir die Zulassung erteilt zum ferngesteuerten Fahren, wo also der Kapitän sozusagen in einer Fernsteuerzentrale steuern kann. Das ist aber jetzt noch ein Versuchsstadium. Markus Erdmann von der Wasserstraßen-Generaldirektion. Und Cyril Alias vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme an der Universität Duisburg-Essen. Eine Reduzierung der Bordbesetzung. Das ist natürlich das mittelfristige Ziel. Wir müssen erstmal gucken, dass wir 1:1 hinbekommen. Dass ein Schiffsführer mehrere Einheiten überwacht, da sind wir natürlich. Für Marianne Wirz von der MS Vigilia. Ein rotes Tuch. Ich halte generell nichts davon, wenn die Leute einen sogenannten Trackpiloten haben. Wir haben auch einen Trackpiloten seit Juni, wir haben den nicht einmal benutzt, doch einmal zum Ausprobieren. Ein digitales Steuerungssystem, das rein technisch in der Lage ist, das Schiff autonom über ein Stück Wasserstraße zu lenken, dessen Daten vorab gespeichert wurden. Negativwerbung dafür bedeutete allerdings der Unfall an der Moselschleuse im Dezember 2024. Der Schiffsführer, der die Moselschleuse rammte und eine wochenlange Sperrung verursachte, hatte sich auf seinen Trackpiloten verlassen und nicht gegengesteuert. Befand das Amtsgericht St. Goar und verurteilte den Schiffsführer zu einer Geldstrafe. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt will jetzt Auflagen erwirken, wonach stets geschultes Personal einzusetzen ist und solche Pilotsysteme im Bereich von Schleusen ausgeschaltet werden müssen. Wir haben es jetzt geschafft, Binnenschiffe relativ überschaubare Strecken ohne menschliche Intervention navigieren zu lassen. 15, 20 Kilometer Strecken. Wir können jetzt nicht von Duisburg nach Rotterdam fahren. Die Vision ist, ich habe Einheiten, die komplett einen Transportauftrag selbst abarbeiten. Ob wir in 10 Jahren schon so weit sind, dass wir Teilstrecken komplett automatisiert fahren, weiß ich nicht. Und lohnt sich das eigentlich? Ich habe da durchaus meine Zweifel. Ja? Wir wissen eigentlich gar nicht, was die Gesamtkosten sind von Vollautomatisierung. Ein Roboterschiff, das mag zwar technisch machbar sein und auch bestimmt eine Zielsetzung von irgendwelchen Nerds, aber wenn ich jetzt ökonomisch Verantwortung trage als Logistiker, dann weiß ich nicht, ob das die Konfiguration ist, die ich wählen würde. Denkbar, dass wir halt hybride Lösungen sehen werden als Assistenzsystem, ohne dass wir wirklich den Schiffsführer ersetzen. Wir nehmen jetzt die Fahrt aus dem Schiff und dann legen wir da an dem Anleger jetzt an. Christoph Hohenbild steuert den Bug der über 100 Meter langen MS Katharina abenteuerlich nah an die Kaimauer, damit der Matrose das Tau über den Poller werfen kann. Kleine Geschwindigkeit, kleine Beule, große Geschwindigkeit, große Beule. Und sobald irgendwie ein Tau an Land ist, ist das schon mal die halbe Miete. Weiter geht's, weiter fährt's. Die Schifffahrt, die bleibt bestehen. Und das ist kein Thema. Werde Binnenschiffsführer, super sexy, immer benötigt und auch noch gut bezahlt. Da die Automatisierung auch auf längere Sicht nur als Teillösung und nicht ohne menschliche Kontrolle eingesetzt werden dürfte, bleibt die Schiffsführerin, der Schiffsführer, unverzichtbar. Und trotz aller aktuellen Probleme kann die Binnenschifffahrt gerade in NRW und gerade mit Blick auf einen ökologisch verkraftbaren Frachtverkehr auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Das aber nur dann, wenn die Branche selbst zum Wandel bereit ist, etwa zur Modernisierung der Flotte. Und wenn die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen stimmen. Dafür braucht es den politischen Willen und, wie so oft, Geld. Mit den Worten des Landeswirtschaftsministeriums: Investitionen in Schleusen, Wehre und Häfen sind unverzichtbar. Technologische Innovationen wie niedrigwasseroptimierte Schiffe, alternative Antriebe sowie autonomes Fahren steigern die Effizienz, senken Emissionen und helfen, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Binnenschifffahrt bleibt ein zentraler Pfeiler für NRW. Voraussetzung ist jedoch, dass die Wasserstraßeninfrastruktur konsequent modernisiert und ausreichend finanziert wird. Die große Zeit des Binnenschiffs, die kommt erst noch. Ein frischer Wind, der macht immer alles frei. Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen. Bald auf dem Trockenen? Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Thomas Balu-Martin, Lisa Biel, Marc-Oliver Bögel, Dominik Freiberger und Ulrike Frohleichs. Technische Realisation Sebastian Nohl und Kerstin Grimm-Franken. Regieassistenz Alina Rohrer. Regie Michael Wehrhahn. Lektorat Barbara Kläskes. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2026.